Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Rollenverteilung. 1. Welche technischen Geräte sind bei den Hausarbeiten in Ihrem Haushalt nützlich? Wie in jedem Haushalt muss man bei uns staubsaugen, staubwischen, das Bad sauber machen, die Zimmer aufräumen, manchmal die Garage in Ordnung bringen, wenn wir etwas nicht finden können. Außerdem jede Woche Blumen gießen, jährlich Fenster putzen und ab und zu das Fahrrad zur Werkstatt bringen. Jeder ist für die Sauberkeit seines eigenen Zimmers verantwortlich. Die restlichen Hausarbeiten werden unter den Familienmitgliedern gerecht verteilt. Um all das zu verrichten, haben wir die verschiedensten Putzmittel und einige technische Geräte, wie zum Beispiel Staubsauger, Wischmopp, Bügeleisen, Rasenmäher, Geschirrspülmaschine, Fensterabzieher, Teppichreiniger, Wäschetrockner. 2. Welches sind typische Frauen- bzw. Männerarbeiten im Haushalt? Als typische Frauenarbeiten gelten Kochen, Waschen, Abwaschen, Saubermachen, Bügeln. Dafür übernehmen Männer kleinere Reparaturen im oder ums Haus. Sie wechseln Glühbirnen, schlagen Nägel in die Wand, tanken das Auto und ähnliches. Kinder können bei der Gartenarbeit, zum Beispiel beim Rasenmähen oder Gießen, behilflich sein. Meine Mutter ist keine Hausfrau. Manchmal arbeitet sie länger als mein Vater. Daher haben wir vereinbart, dass wir uns alle an den Hausarbeiten beteiligen, soweit es geht. Einkaufen ist ein Familienprogramm bei uns. Ich darf immer den Müll hinaustragen. Das Schneeräumen und das Autowaschen erledigt mein Vater und meine Mutter kümmert sich um unsere Geldangelegenheiten. 3. Welche Aufgaben haben Kinder und Großeltern in der Familie? Man sagt, Kinder hätten nur die Aufgabe zu lernen. Damit ist es aber noch nicht getan. Es gibt viele Tätigkeiten im Haushalt, wo Kinder schon von klein auf mithelfen können, damit sie ordnungsliebende und häusliche Erwachsene werden. So können sie den Frühstückstisch vorbereiten, abräumen oder mit dem Hund Gassi gehen. Die Großeltern verwöhnen normalerweise ihre Enkelkinder. Wenn sie nicht weit weg wohnen, schauen sie vorbei und werden mit kleineren Aufgaben beauftragt, für die berufstätige Eltern keine Zeit haben. Meine Oma hat mich zum Beispiel immer vom Kindergarten abgeholt, mich in den Zoo oder auf den Spielplatz gebracht und tagsüber auf mich aufgepasst, wenn ich krank war. Sie war eine kostenlose Babysitterin. 4. Warum sind Mütter im Familienleben doppelt belastet? Mütter müssen Kinderbetreuung, Haushalt und Arbeitszeit in Einklang bringen. Einerseits haben sie die Rolle der fürsorglichen Mutter zu erfüllen, indem sie eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufbauen. Andererseits halten sie ihren Beruf für wichtig und müssen versuchen, im Berufsleben ihr Bestes zu geben. Schließlich müssen sie fähig sein, nach einem langen Arbeitstag den Bürostress zu vergessen und sich um den Haushalt zu kümmern. Früher verbrachten die Mütter die gesamte Zeit mit dem Baby und der Vater ging zeitnah wieder auf Arbeit. Heutzutage können auch Väter mehr Aufgaben im Haushalt übernehmen. Ihre Ehefrauen fühlen sich dann verstanden und das Arbeiten zu Hause im Team macht doppelt Spaß. 5. Wodurch wird der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Elternzeit erschwert? Frauen müssen immer noch Nachteile im Beruf erleiden, wenn sie sich eine Auszeit für den Nachwuchs nehmen. Viele Arbeitgeber sind nicht familienfreundlich eingestellt. Kehrt die Mutter nach der Elternzeit wieder zu ihrem Arbeitgeber zurück, besteht laut Gesetz ein Anrecht auf eine reduzierte Arbeitszeit. Das sehen Chefs aber nicht so gern. Denn die sind nicht daran interessiert, Arbeitnehmerinnen den reibungslosen Wiedereinstieg zu sichern. Daraus folgt, dass die Rückkehr in den Job mit besonderen Gefühlen verbunden ist. Es besteht immer eine gewisse Unsicherheit. Karriere und Kindererziehung sind für mich gleich wichtig. Und ich werde mein Möglichstes tun, um diese beiden Aufgabenbereiche unter einen Hut zu bringen.